WDR 5. Erlebte Geschichten. Jürgen Schmude, am 9. Juni 1936 in Insterburg in Ostpreußen geboren, gehörte 25 Jahre dem Deutschen Bundestag an, von 1969 bis 1994. Als die SPD in den 70er und frühen 80er Jahren den Kanzler stellte, war Schmude Bildungs- und Wissenschaftsminister. Später wechselte er erst ins Justizministerium und dann wurde er Innenminister. Allerdings nur für kurze Zeit, denn die Regierung Schmidt und mit ihr Schmude musste abdanken, weil der Koalitionspartner FDP auf Helmut Kohl umgeschwenkt war. 18 Jahre lang bis 2003 bekleidete Schmude das Amt des Präses der Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands. Der bald 80-Jährige lebt in Moers, wo er zu Beginn seiner politischen Karriere auch Mitglied des Stadtrats war. Ich bin in Insterburg, Ostpreußen geboren und dort bis zum 8., 9. Lebensjahr aufgewachsen. Dann war ich aber 3 Jahre lang in Westpreußen und in Pommern während der sowjetischen Besatzung und zu Beginn der polnischen Verwaltung, wie man das damals nannte, hatte also Gelegenheit, die Front, den Krieg und alles, was damit zusammenhing, sowie die erste Nachkriegszeit dort im Osten zu erleben. Zunächst einmal war es natürlich bestürzend für uns Deutsche zu sehen, wie wenig wir plötzlich wert waren, als die russischen Truppen einmarschierten, als sie raubten, als sie auch einzelne Menschen dort töteten, von denen sie meinten, die hätten die russischen Zwangsarbeiter schlecht behandelt. Das alles aus nächster Nähe anzusehen, zu erleben, das war schon zeitweise recht erschütternd. Hinzu kam dann noch, dass Vergewaltigungen und Raubzüge in private Wohnungen durchaus üblich waren. Kurz und gut, eine ganze Reihe von sehr unangenehmen und beängstigenden Vorkommnissen habe ich schon noch in Erinnerung, auch die Zeit des großen Hungers. Dann kam noch 1947 der schlimme Winter, den ich dann allerdings schon am Rhein erleben konnte, denn Ende 1947 gelang es uns endlich, in den Westen entlassen zu werden. Irgendwelche Beziehungen meines bereits hier befindlichen ältesten Bruders, der aus dem Kriegsdienst hierher gekommen war, ermöglichten es uns, in Moers unterzukommen. Damals waren Zuzugsgenehmigungen erforderlich, sonst säßen meine Familie noch lange in der Ostzone, später DDR. Aber so klappte alles und wir konnten in Moers Fuß fassen. Wir wurden durchaus freundlich aufgenommen, allerdings gab es auch Ausnahmen, es gab auch Zurückhaltung, es gab auch Abweisungen, die wollen wir aber nicht überbewerten. Denn ganz wichtig war, dass Menschen, die sowieso knappen Wohnraum hatten, sich noch bereit erklärten, uns ein Zimmer abzutreten, sonst hätte es eine Zuzugsgenehmigung gar nicht gegeben. Eine christliche Familie war die meine eigentlich gar nicht, ich war da die Ausnahme. Es hatte sich aber ergeben, dass genau in der schlechten Zeit des Aufenthalts östlich der Oder wir unserer Familie eine russlanddeutsche alte Frau angeschlossen haben, sozusagen als Adoptivgroßmutter. Sie hatte ihre Familie verloren und sie war Mennonitin, eine sehr fromme Mennonitin, die Kindergottesdienst hielt und die mich schon einigermaßen vorgeprägt hat, sodass die Fortsetzung in Moers bei Kirche und christlichem Jugendverein dann schon selbstverständlich war. In Moers am Niederrhein ist meine Familie wohnen geblieben, ich auch, konnte dort die Schule besuchen, fand sehr schnell Anschluss an die evangelische Kirchengemeinde und an den CVJM. Der CVJM, das ist der christliche Verein junger Männer, heute heißt das junger Menschen. Und ich glaube auch, Heinemann hatte in Essen während der Nazizeit diesen christlichen Verein junger Männer sehr stark unterstützt und geschützt. Dieser christliche Jugendverein machte Freizeiten, machte Jugendkreise, machte Andachten und Gebetsrunden. Und auf diesem Wege kam auch ein starkes Interesse für Gustav Heinemann und seine gesamtdeutsche Volkspartei zustande. Heinemann, Dieter Posser, Johannes Rau, Erhard Eppler, die waren ja der evangelischen Kirche alle sehr verbunden, Heinemann war zeitweise Präses der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland und dann lange Zeit Ratsmitglied dort. Und so ergab es sich, dass ich schon sehr früh nicht nur politisch interessiert war, sondern auch interessiert war, was denn Heinemann und Posser zu bieten hatten. Mein Interesse richtete sich darauf, wenn, dann dort politisch aktiv zu werden. Nur als es soweit war, mit 21, man war damals volljährig, da war gerade die Tür auf Durchzug gestellt zur SPD hin. Das heißt, diese Partei Gustav Heinemanns löste sich auf und die allermeisten Mitglieder und Führungsleute gingen zur SPD. Ich hatte das eigentlich zunächst nicht vor und brauchte noch ein paar Monate, um mir zu überlegen, ob ich dort wirklich hin wollte. Das habe ich dann aber getan. Es ging gar nicht mal so sehr um eine christliche Partei bei meiner Entscheidung, wohin ich gehen sollte, sondern um eine Partei oder politische Gruppierung, die das vertrat, was ich für richtig hielt. Und nach meiner Einsicht war es völlig verfehlt, den Menschen einzureden, es werde eine Rückkehr in die deutschen Ostgebiete kommen. Ich selbst habe das in vertriebenen Versammlungen mit meinen Eltern miterlebt, dass das immer wieder propagiert wurde. Zugleich war deutlich, dass sich das gar nicht realisieren ließ, dass diese Versprechungen unzuverlässig waren. Auf der anderen Seite wurden Arbeitskontakte und sonstige Möglichkeiten der Auflockerung zur DDR oder Ostzone, wie das da noch hieß, strikt abgelehnt vom Westen, mit denen redet man nicht. Alles zusammen ergab für mich ein Bild der Unversöhnlichkeit und der Politikunfähigkeit, von der ich mir nichts versprach. Ich will mal deutlich sagen, dass auf die Dauer ich auch Abstand nahm von jeglicher Hoffnung auf die Rückkehr in die Ostgebiete nach Ostpreußen oder nach Westpreußen, wo meine Verwandten mir ein Gut vererbt haben, weil ich es nicht wollte, dass wir erneut in Spannungen, Feindseligkeit und in gegenseitige Einschüchterung und Ängstigung hineinkommen, wie ich sie als Kind erlebt habe. Gustav Heinemann und seine Partei boten mir die Gewähr dafür, dass in diese Richtung hinein politisch gearbeitet wurde, die SPD dann nach und nach auch. Die Kritik von vertriebenen Verbänden an meiner politischen Haltung artikulierte sich deutlicher, als ich selbst Abgeordneter im Bundestag war seit 1969 und als wir in den Jahren 1970 bis 1972 die Ostverträge zu ratifizieren. Er kommt. Er kommt. Hier, gewiss, Madame, ich höre ja. Er kommt. Und was wird er sagen? Er wird mich fragen, ob ich bereit sei. Mir kann er gar nicht sagen. Und jedes Mal fahre ich zusammen. Eines Tages werde ich ihn fragen müssen, bereit? Wozu? Claude, nehmen Sie mich in Ihre Arme. Er soll mich in Ihren Armen finden. Wollen Sie das wirklich? Claude. Florence, da ist er. Lassen Sie mich, Claude. Da ist er. Er pfeift. Gott sei Dank. Seine Lippe ist wieder heil. Pfeift. Bist du bereit, Florence? Ich bin bereit. Hat Florence Ihnen alles gesagt, was sie zu sagen hat, Herr Präsident? Ja, alles. Aber bitte, genieren Sie sich doch nicht. Reden Sie ruhig in meiner Gegenwart weiter. Ich wäre entzückt. Endlich würde ich Florence in ihrer wirklichen Sprache sprechen hören. Selbst wenn Sie beide nur vom Wetter sprechen sollten. Auch. Das Thema haben wir bereits erschöpft. Der Präsident ist etwas in Eile, Jerome. Ja. Trotzdem möchte ich ihn gerne noch um eine Minute bitten. Bitte? Er wird sie mir bestimmt nicht abschlagen. Bitte. Schließlich war er es, dem ich die Neuigkeit verdanke. Die Neuigkeit? Florence, es ist heute dein Geburtstag. Ich bin bis nach St. Cloud gelaufen. Endlich habe ich ihn gefunden. Da. Ein Ring. Es ist ein Zirkon. Er ist nicht groß. Er ist sogar ziemlich klein, aber da er nicht echt ist, hat es ja keine Bedeutung. Im Gegenteil, nicht wahr, Herr Präsident? Ja, Gesinnung macht alles. Gesinnung, ja, das ist das richtige Wort. Es ist eine echte Gesinnung, aber ein falscher Zirkon. Auf jeden Fall ist er sehr solide und vor allem leicht. Der Verkäufer schwor, man könne ihn Tag und Nacht tragen. Sogar beim Händewaschen könne man ihn anbehalten, selbst mit englischer Seife, die doch sehr scharf ist. Das einzig Dumme ist, er tönt. Bei jeder Berührung, Treppengeländer, Gläser, Teller, alles macht ihn tönen, hat der Verkäufer gesagt. Deshalb ist es umso besser, dass er nur klein ist, nicht wahr, Liebling? Mit einem großen Zirkon würde man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen können. Danke, Jerome. Bedank dich beim Herrn Präsidenten. Die Idee stammt ja von ihm. Bist du bereit, Florence? Bereit? Wozu? Ich frage, ob du bereit bist. Ich bin bereit. Dann verabschiede dich jetzt. Dann adieu, Herr Präsident. Dann adieu, Florence. Ja? Oh, verzeihung. Ich hatte ihr Beutelchen mitgenommen. Ah. Immer zerstreut, das sieht ja mal wieder ähnlich. Das Beutelchen. An Ihrer Stelle würde ich es versuchen, Herr Präsident. Was? Versuchen? Ich würde Fräulein Florence dem Jerome abspenstig machen. Das ist durchaus nicht unmöglich. Sie haben also alles gehört? Alle haben alles gehört. Ich vergaß Ihnen zu sagen, dass die Akustik an Ihrem Tisch besonders gut ist. Sie ist sogar noch besser als die am Tisch 11 gegenüber. Hätte sich Fräulein Florence dort hinten an Tisch 11 gesetzt und Sie selbst wären an Tisch 2 sitzen geblieben, Sie hätten kein Wort Ihrer Unterhaltung verloren. Aber auch so war die Verständigung nicht schlecht. Alle hier sind natürlich auf Ihrer Seite. Selbst Karl, der Geschäftsführer. Er allerdings mehr Ihres Titels wegen. Oh, bitte, bitte. Ich weiß sehr wohl, was ich dem Herrn Präsidenten schuldig bin. Wäre ich nicht auf seiner Seite, würde ich mich in Schweigen hüllen. Auf diese Weise pflegen Geschäftsführer die Wahrheit zu sagen. Aber ich bin auf seiner Seite. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich Jerome auf der Stelle davonlaufen. Ich würde mich in die Arme des Herrn Präsidenten werfen. Nichts und niemand könnte mich mehr von ihm trennen. Leider sind Sie keine Frau, Herr Geschäftsführer. Ja. Sie sind wie alle Geschäftsführer. Ja. Sie glauben an den Besitz, aber die Liebe, mein Lieber, besteht nur aus Risiko. Und aus Stärke, Herr Geschäftsführer. Und Jerome ist stärker als ich. Florence. Er bleibt mit den Füßen in den Wurzeln hängen, aber er fällt nicht. Er hat die pralle Sonne im Gesicht, aber er blinzelt nicht. Küsst er Sie? Ach, nein, nein. Ja, also dann küsst sie ihn. Warum sagen Sie das? Sie hat seinen Kopf in ihre beiden Hände genommen. Sie hat ihren Mund nah an den seinen gelegt. Das braucht doch immer nicht zu bedeuten, dass sie ihn küssen will. Ja, das kann durchaus auch bedeuten, dass sie nur ein Stäubchen wegpustet, ne? Die Luft wimmelt von Stäubchen. Ja. Na, was wollen Sie denn? Ich möchte den Herrn Präsidenten... Ach, du bist's, Laura. Na, was gibt's? Ich suche den Herrn Präsidenten. Der Herr Kammerpräsident hat mich beauftragt, den Herrn Präsidenten zu suchen, bis ich den Herrn Präsidenten finde und den Herrn Präsidenten dann sofort mitzunehmen, so schnell der Wagen fährt. Er lachte. Hat er gelacht? Ja, er lachte und sagte, es handle sich darum, die Republik zu retten. Na, dann ist er mein Retter. Ich eile retten. Sie hörten »Das Lied der Lieder« von Jean Giraudoux aus dem Französischen von Charles Renier, Funkbearbeitung Hubert von Bechtolsheim. Die Personen und ihre Sprecher waren Florence Marianne Kehlau, Präsident Max Ophüls, Jerome Charles Brauer, Kassenfräulein Win Christine, Victor Hans Helmut Dicko, Geschäftsführer Gerd Westphal, Chauffeur Walter Starz. Zwei Zigeunerinnen, Henny Schneider-Wenzel und Helene Richter-Mielich. Herzlich willkommen zum Hörspielabend auf Radio Bremen 2. Der November steht ganz im Zeichen der deutsch-deutschen Wiedervereinigung im November 1989, die mit dem Fall der Berliner Mauer eingeleitet wurde. Heute, ein Jahrzehnt später, sind längst nicht alle Hoffnungen und Erwartungen, die sich im November 1989 auf so dramatische Weise bahnbrachen, eingelöst. Wann wächst zusammen, was zusammengehört? Ist das überhaupt möglich? Wie lässt sich die Kluft zwischen Deutschland-West und Deutschland-Ost überbrücken? Wand, Wende, Wende. lautet das Motto, unter dem im Monat November unsere Hörspiele auf Radio Bremen 2 stehen. Mit dieser Reihe wollen wir Ihnen abseits tagespolitischer Rhetorik persönliche, vor allem aber literarische Antworten auf diese Fragen bieten. Das Märchen von der Wiedervereinigung. Erzählt von Konrad Adenauer und Elke Heidenreich. Nicht aus dem Sinn. Es war einmal ein alter Mann, der hatte ein langes Leben hinter sich und hatte viel gesehen. Nicht gerade von Australien oder Feuerland, aber von den Menschen und dem Land rechts und links des Rheins, vom Rheinland eben. Er kannte noch Bismarck und den Kaiser Wilhelm. Er hatte auch die Revolution gegen den Kaiser erlebt und die Inflation und die Franzosen, die das Rheinland besetzten. Da war er dann schon Oberbürgermeister von Köln und ziemlich wichtig. Früher wollte er Notar werden, sagte der alte Mann, in einer schönen Gegend mit nicht zu viel Arbeit. In einer schönen Gegend mit nicht zu viel Arbeit. Ich glaube, die Natur und das Landleben hatten es mir angetan. Tja, mancher Wunsch der Jugend geht nicht in Erfüllung. Man muss es eben nehmen, wie es kommt. In der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, war der Mann schon lange alt. Und es gab Leute, die glaubten nicht, dass er jemals etwas anderes war. Vielleicht war es auch seine Bestimmung von Jugend an, einmal alt zu werden, weil er dann als abgeklärter und lebensweiser Mann ganz besonders gebraucht würde. Man soll die Dinge so zu sehen versuchen, wie sie wirklich sind. Man muss Geduld haben. Man muss sehr viel Geduld haben. Wenn wir nur Geduld haben und wenn wir keine Dummheiten machen und wenn wir klug sind. Der alte Mann hatte immer eine große Familie. Ich habe 7 Kinder und 21 Enkelkinder. Wenn alle bei mir sind, ist es sehr bewegt und unruhig in dem sonst so stillen Hause in Rhöndorf. Und viele Jahre sorgte er als Stadtvater für seine Geburtsstadt Köln. Der Grüngürtel, diese große, ich glaube 20 Kilometer langen Grünanlagen wurden geschaffen. In der Inflationszeit zum Beispiel wurden einmal die Lebensmittel knapp. Und der alte Mann konnte seinen Schutzbefohlenen keine Wurst aufs Brot geben. Da er sehr praktisch veranlagt war, erfand er sofort etwas Ähnliches aus leicht zu beschaffenden Ersatzstoffen, zu dem man Wurst sagen konnte. Tja, wenn das Jahrhundert friedlicher verlaufen wäre, dann wäre der alte Mann vielleicht erfolgreicher Erfinder praktischer